Der große römische Staatsmann, Feldherr und Autor. Seine Taten, seine Verschwendungssucht, sein Machthunger sind auch nach über 2000 Jahren legendär. Sein Name wurde zum Titel aller nachfolgenden Herrscher des Römischen Reichs und die abgeleiteten Bezeichnungen Kaiser und Zar erinnern noch heute an ihn. Und noch etwas wird bis heute heftig diskutiert. Die These, dass Cäsar selbst die Verschwörung gegen sich inszeniert hat und sein Tod somit ein indirekter Selbstmord gewesen ist. Attila, 395 bis 453 nach Christus. Sein offizieller Titel war Prinz und Herrscher der schwarzen Bulgaren. Doch seine Feinde nannten ihn nur die Geißel Gottes. Mit seinen Hunnen zog er wie ein böser Geist über Europa. Er unterwarf ganze Völker und versetzte die Menschen in Angst und Schrecken. Auf ihren Kriegszügen töteten die Hunnen wahllos Frauen, Männer und Kinder. Die einzige Möglichkeit, am Leben zu bleiben, war die Flucht. Sie alle haben kompakte, feste Glieder und einen breiten Nacken, beschreibt der römische Geschichtsschreiber Ammian die Krieger aus der Steppe. Sie sind von so monströser und ungestalter Hässlichkeit, dass man sie für zweibeinige Bestien halten könnte. Doch wer waren Attila und seine Hunnen wirklich? Und woher kamen sie? Die Herkunft der Hunnen ist bis heute noch nicht eindeutig geklärt. Es gibt keine schriftlichen Quellen und die archäologischen Fundstücke, Waffen, Kleiderreste und Grabbeigaben lassen auf keine bestimmte Herkunft schließen. Alte chinesische Quellen berichten von Nomadenkriegern, die sie Xiang Hu nannten. Lange Zeit werden sie für die Vorfahren der Hunnen gehalten. Doch die neueste Forschung sagt etwas anderes. Die Hunnen können nicht in Verbindung mit den Völkern stehen, die im 2. Jahrhundert vor Christus im Steppenraum nördlich des chinesischen Reiches gelebt und gekämpft haben. Vielmehr sollen sie irgendwann vor dem Kaukasus aufgetaucht sein und sich um einen chinesischen Kern gruppiert haben. Ihr Zug nach Westen löste einen Flüchtlingsstrom aus, der später als große Völkerwanderung bezeichnet wird. Vor allem die schwachen Kaiser des geteilten Römerreiches fürchten die Steppenreiter aus dem Osten sehr, denn als die Hunnen die Donau erreichen, hat das Römische Reich seine Blütezeit schon hinter sich und die Soldaten haben Mühe, die Grenzen zu sichern. Deshalb versuchen die römischen Kaiser, sich die Hunnen mit Goldzahlungen vom Leib zu halten. Besonders gefürchtet sind die Waffen der Hunnen. Zunächst einmal das Schwert. Es ist im Nahkampf die wichtigste Waffe und wird von den Hunnen meisterlich beherrscht. Schon die Kinder werden daran ausgebildet. Den Toten wird es sogar mit ins Grab gelegt. Auf diese Weise soll der Krieger auch über den Tod hinaus beschützt und die bösen Mächte sollen abgewehrt werden. Eine noch wirksamere Waffe ist der Reflexbogen. Seine Krümmung ist anders als bei einem normalen Bogen. Das Holzstück ist so bearbeitet, dass es seine Form auch bei Spannung beibehält. Durch kleine Knochenstücke, um die die Sehne gewickelt wird, entsteht eine Spannung, die selbst bei einem leichten Zug zu einer enormen Kraftentwicklung führt. Der Vorteil liegt klar auf der Hand. Der Krieger muss sich nicht mit weit auseinanderstehenden Beinen auf den Boden stellen, sondern kann vom Pferderücken aus schießen. Ein weiterer Vorteil der Hunnen ist ihre Schnelligkeit, da sie durch die Jagd ständig in Übung sind. Dadurch sind sie auch im Reiten wahre Meister. Die schnellen, wendigen Pferde dienen aber auch als Milch- und Fleischquelle, eine nahezu perfekte Versorgung. Mit einem Satz: Das Steppenvolk scheint unbesiegbar. Doch nun zum charismatischsten Führer der Hunnen: Attila. Attila wird um 395 geboren und kommt mit etwa 15 Jahren als Geisel an den königlichen Hof von Ravenna. Geiseln zwischen verschiedenen Völkern auszutauschen ist in jenen Tagen üblich. Man wählt hierfür die Söhne hochgeborener Adeliger. Sie werden an den Höfen fast wie eigene Söhne gehalten und wachsen oft auch zusammen mit den Sprösslingen des dortigen Königs auf. Sinn dieses Geiselaustausches ist es, den Frieden abzusichern und plötzliche Angriffe auszuschließen, die zum Tode der Geisel hätten führen können. Im Austausch mit Attila hatten die Römer Aetius, den 5 Jahre älteren Spross aus dem Kaisergeschlecht der Flavier, den Hunnen übergeben. In Ravenna lernt Attila die Kultur und die Sprache der Römer kennen. Kurz vor dem Tod des hunnischen Großkönigs Ruga kommt Attila aus der Geiselhaft frei. Zusammen mit seinem Bruder Bleda tritt er die Nachfolge Rugas an. Da eine gemeinsame Herrschaft aber auch eine Teilung des Reiches bedeutet, tötet Attila seinen Bruder kurzerhand und übernimmt die Alleinherrschaft. Der neue Herrscher über das Hunnenreich fordert von seinen Untertanen absolute Treue. Er will andere Völker erobern und das Reich der Hunnen vergrößern. Dies kann ihm nur gelingen, wenn seine Mannen bedingungslos zu ihm stehen. Dabei baut Attila vor allem auf 2 Dinge. Zum einen auf den alten Glauben der Hunnen. Zum anderen auf einen Personenkult, der auf ihm selbst beruht. Behilflich ist ihm dabei ein ganz besonderes Schwert, das einst in den Weiten der Steppe gefunden wurde. Angeblich gehörte es dem Kriegsgott Mars. Durch seine überirdische Herkunft verleiht es seinem Träger unbesiegbare Kräfte. Im Zuge seiner Eroberungen bekommt sein Reich immer mehr Zulauf von kriegs- und beutelustigen Kämpfern. Attilas Eroberungspolitik kennt bald keine Grenzen mehr. Kaum ein Ort ist vor seinen Überfällen und Plünderungen sicher. Auch befestigte Städte bieten keinen Schutz mehr vor ihm und seinen Horden. Attila setzt Katapulte, hohe Türme, Rammböcke und anderes Kriegswerkzeug ein, die es möglich machen, eine von Mauern umgebene Stadt einzunehmen. Allein im Jahr 447 erobert Attila über 60 befestigte Orte. Ein römischer Geschichtsschreiber berichtet darüber, Attila legte nahezu ganz Europa in Schutt und Asche. So reicht das Hunnische Reich im Jahr 448 nach Christus vom Schwarzen Meer bis zum Mittelmeer. Attilas Königssitz liegt zwischen den Flüssen Donau und Theiß im heutigen Ungarn. Der Palast ist ganz aus Holz gebaut und von starken Palisaden umgeben. Einzige Ausnahme ist ein Badehaus aus Stein im klassischen Stil als Zeichen der Nähe zum römischen Imperium. Im Inneren des Palastes wohnen hochrangige Militärs. Die einfachen Krieger leben vor den Toren. Attila hat auch Schreiber an seinem Hof, die in Griechisch und Lateinisch die Post an die europäischen Kaiserhöfe verfassen. Das Bild von den primitiven Barbaren stimmt also nicht ganz. Der hunnische Hofstaat ist straff strukturiert mit festgelegten Ämtern, mehrsprachigen Diplomaten und erfahrenen Kriegern und Jägern. Attila hat immerhin den Großteil seiner Jugend im römischen Imperium verbracht. Dabei hat er während seiner Geiselhaft viel gelernt, neben dem Umgang mit den Herrschern auch, wie ein Reich erfolgreich zu führen ist. Dies beweist er, als es zum ersten Mal zu Problemen mit den Römern kommt. Ein neuer Kaiser, Markian I., gelangt 450 an die Spitze des Oströmischen Reiches und stoppt umgehend die üppigen Tributzahlungen an Attila, der dadurch zu einem Krieg gezwungen werden soll. Man stellt sich in Byzanz auf einen langen Kampf ein. Doch Attila greift nicht an. Stattdessen richtet er sein Interesse nach Westen an den Hof von Ravenna. Und das aus gutem Grund. Im Palast von Ravenna, der Hauptstadt des Weströmischen Reiches, lebt Honoria, die Schwester des Kaisers. Sie erwartet völlig unstandesgemäß ein Kind von einem Diener. Ihr Bruder ist empört und ordnet unverzüglich die Hochzeit mit einem der Senatoren und die Tötung des Dieners an. Doch die junge Frau wehrt sich und besinnt sich auf ihre eigenen politischen Kontakte und Möglichkeiten. Honoria schreibt einen Brief und gibt ihn einem Boten. Der soll ihn zum Hunnenkönig Attila bringen, dem mächtigsten und meist gefürchteten Herrscher jener Zeit. Als Attila den Brief in den Händen hält, traut er seinen Augen nicht. Honoria bietet sich ihm als Frau an, wenn er sie rette. Als Mitgift bringe sie das Weströmische Reich in die Ehe ein. Zur Unterstreichung ihrer Ernsthaftigkeit legt sie dem Brief einen Ring bei. Wie ein Lauffeuer spricht sich die Offerte der Kaiserschwester im Römischen Reich herum. Die Senatoren in Rom sind entsetzt. Ein Barbar als neuer Herrscher Westroms? Niemals. Die Hochzeit wird offiziell verboten. Attila ist darüber sehr wütend und ruft seine Krieger zum Angriff auf. Ziel ist das reiche Gallien. Anfang des Jahres 451 machen sich die Hunnen von Ungarn aus auf den Weg. Sie plündern Städte, machen zahllose Gefangene und verwüsten ganze Landstriche. Am 7. April erreicht Attila die Gegend um Metz und wütet mit Feuer und Schwert. Die christliche Kirche nutzt die Gelegenheit und stellt den Hunnenkönig als Geißel Gottes dar, gesandt, um die Menschen für ihre Sünden zu bestrafen. Die Römer reagieren spät und schicken General Aetius gegen Attila in die Schlacht. Der scheint der ideale Mann für diese Aufgabe. Aetius war einst als Austauschgeisel bei den Hunnen. In dieser Zeit lernte er ihre Strategien kennen und knüpfte wichtige Kontakte. Auch mit der Waffentechnik der Hunnen wurde er bestens vertraut. Und als Aetius Jahre später innenpolitisch in Bedrängnis geriet, unterstützten ihn die Hunnen sogar mit Hilfstruppen. Zum Dank belohnt er das Nomadenvolk mit der Provinz in Pannonien, ein Gebiet im heutigen Ungarn. Doch nun sind aus Freunden Feinde geworden. Aetius' Aufgabe ist es, das weströmische Reich zu verteidigen. Es wird ein Wettlauf mit der Zeit. Sowohl Attila als auch Aetius versuchen, ihre Armeen zu verstärken und bitten andere Völker um Hilfe. Dem Römer gelingt es, neben den Burgundern die Westgoten auf seine Seite zu ziehen. Für Attila ein schwerer Schlag. Hatte er doch auf die Hilfe der Goten gehofft. An Attilas Seite stellen sich die Gepiden, Rugier, Sueben und Sarmaten. Er schwört seine Krieger auf einen harten Kampf ein. Zwar mussten die Hunnen bisher noch nie eine Niederlage einstecken, doch diesmal herrscht Unsicherheit in den eigenen Reihen. Noch kurz vor der Schlacht wechseln einige Krieger die Seiten. Im Spätsommer 451 kommt es zur entscheidenden Schlacht. In der Nähe von Orléans stehen sich die beiden Gegner auf den katalaunischen Feldern gegenüber. Beide Truppenverbände sind etwa gleich groß. Die Hunnen greifen an. Doch Aetius hat von den Hunnen viel gelernt und setzt selbst Bogenschützen, die traditionellen Waffen seiner Gegner, ein. Es beginnt ein furchtbares Gemetzel, Stunde über Stunde. Schließlich gelingt den Westgoten die Umzingelung der Hunnen. Attilas Soldaten sitzen in der Falle, doch sie geben nicht auf. Es entsteht eine Pattsituation mit großen Verlusten auf beiden Seiten. Die Schlacht auf den katalaunischen Feldern geht als Geisterschlacht in die Geschichte ein. Um nicht noch weitere Verluste hinnehmen zu müssen, lässt Aetius den Hunnenkönig ziehen. Dieser kehrt frustriert um und lässt seine Truppen in der Po-Ebene wüten. Er ist auch weiterhin durchaus imstande, befestigte Städte zu erobern und große Beute zu machen. Durch die Plünderungen fühlen sich Rom und die christliche Kirche bedroht. Als Attila an Mantua vorbeizieht, besucht ihn Papst Leo I. Er weiß, dass Attila bereits Mailand und Bergamo geplündert hat und schlägt ihm vor, Gefangene freizukaufen. Doch die Hunnen sind zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr imstande zu kämpfen und an Rom gar nicht interessiert. Attilas Männer werden von Seuchen und Krankheiten heimgesucht. Die Malaria fordert viele Tote. Einziges Ziel ist jetzt noch, die Beute sicher nach Hause zu bringen. Der Rückzug beginnt. Gut ein Jahr nach der Schlacht, im Jahr 453, feiern die Hunnen eine Hochzeit ihres Königs. Nach zahllosen Frauen, wie es in seinem Volk der Brauch ist, heiratet Attila eine junge germanische Prinzessin namens Ildiko. Es ist keine Liebesheirat. Attila will die politischen Beziehungen zu den Germanen festigen. Das könnte sogar gelingen, wenn diese Hochzeitsnacht nicht auch seine letzte Nacht gewesen wäre. Attila stirbt betrunken an einem Blutsturz. Er wird von seinen Kriegern in seidene Tücher gehüllt und in einen Sarg aus Gold und Silber gelegt. Dann wird er begraben. Seine Bestatter werden aus Sicherheitsgründen umgebracht. Nach seinem Tod bricht das Hunnenreich schnell auseinander. Die Söhne Attilas versuchen zwar noch, seine Gefolgsleute auf sich selbst einzuschwören, doch es gelingt ihnen nicht. Die bislang unterdrückten Völker rebellieren gegen die Hunnen und es kommt zum Bürgerkrieg. Viele hunnische Krieger schließen sich anderen Steppenvölkern an und verschwinden in der Bedeutungslosigkeit. Die Hunnen hinterließen ein Machtvakuum. Das Römische Reich war nicht in der Lage, es auszufüllen, denn es stand selbst kurz vor seinem Untergang. Die germanischen Völker übernahmen die Herrschaft in Europa. Attila, der sagenumwobene Hunnenkönig, der Schrecken Europas, die Geißel Gottes, die Gräuelgeschichten über ihn dienten damals vor allem dazu, ein abschreckendes Bild eines Volkes aufzubauen, das als Bedrohung empfunden wurde. In seiner Grausamkeit unterschied Attila sich nicht von vielen anderen Herrschern und Heerführern seiner Zeit. CD Wissen präsentiert die Lebensgeschichten berühmter Entdecker. Marco Polo, 1254 bis 1324. Kaiser, Könige und Fürsten, Ritter und Bürger, und ihr alle, ihr Wissbegierigen, die ihr die verschiedenen Rassen und die Mannigfaltigkeit der Länder dieser Welt kennenlernen wollt, nehmt dies Buch und lasst es euch vorlesen. Merkwürdiges und Wunderbares findet ihr darin, und ihr werdet erfahren, wie sich Großarmenien, Persien, die Tartarei, Indien und viele andere Reiche voneinander unterscheiden. Dieses Buch wird euch genau darüber unterrichten, denn Marco Polo, ein gebildeter, edler Bürger aus Venedig, erzählt hier, was er mit eigenen Augen gesehen hat. Als Ende des 13. Jahrhunderts Berichte über die Reiseerlebnisse des venezianischen Kaufmanns Marco Polo die Runde machen, Geschichten über ferne Länder und prachtvolle Städte, über fremdartige Religionen und unermessliche Schätze, stoßen sie auf Unglauben, ja auf Unverständnis und Misstrauen. Doch im Laufe mehrerer Jahrhunderte ist aus den Erzählungen der Mythos des Abenteurers Marco Polo geworden, der uns noch heute fasziniert. Sein Name steht für Reiselust und Fernweh. Sein Leben ist ein Paradebeispiel des wagemutigen Kaufmanns und des furchtlosen Reisenden. Seine Berichte über Asien prägen Sichtweise und Vorstellungskraft der Menschen weit über das Zeitalter des mittelalterlichen Europa hinaus. Ebenso alt wie die märchenhaften Erzählungen sind aber auch Fragen nach der Glaubwürdigkeit des Abenteurers Marco Polo. Hat der Venezianer all das Überlieferte selbst erlebt? Ist er jemals in China gewesen? Oder hat er den Weg zum sagenumwobenen Kublai Khan, sein Wissen über den Reichtum und über die Macht des Großkhans, nur vom Hörensagen gekannt? Zweifel an der Wahrheit der Schilderungen sind angebracht. Immerhin gibt es etwa 150 verschiedene Handschriften über Marco Polos Weltreise. Vermutlich von Zeitgenossen aufgeschrieben, denn der Venezianer selbst hat nur spärliche Notizen hinterlassen. Von herausragender Bedeutung sind die Texte des Dominikanermönchs Fra Pipino aus Bologna und die Berichte des aus Pisa stammenden Dichters Rustichello. Über Herkunft und Leben des Venezianers Marco Polo lassen sich dennoch kaum gesicherte Quellen finden. Lediglich sein Testament aus dem Jahr 1324 gibt über einige Eckdaten Auskunft. 1254 wird der kleine Marco als Sohn des Kaufmanns Nicolao Polo in Venedig geboren. Der Familienname der Polos lässt sich ab dem frühen 13. Jahrhundert verfolgen. Demnach gibt es zwei Stränge in der Genealogie der Polos. Eine Familie Polo von San Geremia und eine von San Felice. Andrea Polo, der Großvater des Reisenden, stammt aus San Felice. Er hat drei Söhne, Marco, Nicolao und Maffeo, die später alle drei geschäftlich verbunden bleiben. Nicolao, der mittlere der drei Brüder, soll zweimal verheiratet gewesen sein. Aus diesen beiden Ehen gehen vermutlich der weltreisende Marco und ein Bruder namens Maffeo hervor, sowie zwei weitere uneheliche Brüder Stefano und Giovannino. Marco Polos Kindheit verläuft bis zum Aufbruch zu seiner großen Reise 1271 vor dem Hintergrund eines erbitterten Handelskrieges zwischen den beiden Kaufmannsstädten Venedig und Genua, später auch Pisa. Bereits zu Beginn des 13. Jahrhunderts baut Venedig seine Vormachtstellung im östlichen Mittelmeerraum aus, maßgeblich durch den Kreuzzug des Dogen Enrico Dandolo im Jahr 1204. Das Oberhaupt der Republiken Venedig und Genua errichtet das Lateinische Kaiserreich und etabliert wichtige Stützpunkte zwischen der Adria und dem Schwarzen Meer. Darüber hinaus nimmt Venedig eine wichtige strategische Schlüsselposition zwischen West und Ost ein und wird durch gute Kontrollmöglichkeiten über die Alpenpässe im Westen und der günstigen Verbindung zu Byzanz im Osten die bedeutendste See- und Handelsmacht der damaligen Zeit. Als der byzantinische Kaiser Michael Paleologos 1261 Konstantinopel erobert, ist es vorbei mit der Vormachtstellung Venedigs. Die alte Rivalität zwischen Venedig und Genua flackert wieder auf. Zu groß ist der Neid des einen auf die Handelsmacht des anderen. Das exklusive Vorrecht, weit hinten im Mittelmeer alle Luxus- wie Gebrauchsgegenstände, die Asien Europa lieferte, zu kaufen und dann Frachtkosten und Preis nach Gutdünken festzusetzen, war so verlockend, dass es von den drei Republiken Venedig, Pisa und Genua gehörig ausgeschlachtet wurde. Die beiden letzteren konnten nicht ohne Neid die Existenz der Niederlassungen hinnehmen, die Venedig im östlichen Mittelmeer erworben hatte. Schildert Pierre Darus in der Histoire de la République de Venise die Situation. Inmitten dieses politischen Klimas brechen die venezianischen Brüder Nicolao und Maffeo Polo bereits 1260 von Venedig aus nach Asien auf, um sich entscheidende Handelsvorteile gegenüber der Konkurrenz zu verschaffen. In den folgenden 9 Jahren verschlägt es Marco Polos Vater und den Onkel von der Handelsniederlassung in Konstantinopel bis nach China zu Kublai Khan, einem Enkel des Mongolenführers Genghis Khan. Kublai Khan beauftragt die beiden, nach Rom zurückzureisen und den Papst zu bitten, ihm 100 gelehrte Männer zu senden, die genau mit den Prinzipien der christlichen Religion und mit den 7 freien Künsten vertraut und dazu befähigt seien, den Gelehrten seines Reiches zu zeigen, dass der von den Christen bekannte Glaube jedem anderen überlegen sei und auf mehr offenbarer Wahrheit basiere als jeder andere. Auch sollten sie aus Jerusalem Öl von der Lampe mitbringen, die über dem Grabe unseres Herrn Jesus Christus brennt, für den er größte Verehrung habe. Aus den beiden venezianischen Handelsleuten waren Gesandte des mongolischen Kaisers Kublai Khan geworden. Unter diesen Vorzeichen brechen die Gebrüder Polo 1271 zu ihrer zweiten Asienreise auf, dieses Mal begleitet von Nikolaus 17-jährigem Sohn Marco. Unendliche Strapazen, Entbehrungen und Krankheiten erwarten das Trio auf der über 20-jährigen Reise, die erst 1295 mit der Rückkehr nach Venedig endet. Auf welcher Route die Reise genau verläuft und in welcher zeitlichen Reihenfolge ist ungewiss. Bekannt sind eine Fülle von Orten, an denen die drei Reisenden vorbeigekommen sein sollen. Vermutlich führt der Weg zunächst durch Kleinarmenien, Georgien bis zum Kaspischen Meer, wo Marco Polo ihm fremde Güter und Bodenschätze kennenlernt. In diesem Grenzgebiet entspringt eine ergiebige Erdölquelle. 100 Schiffe können gleichzeitig mit Öl beladen werden. Das Öl ist ungenießbar, aber geeignet zum Brennen. Es dient auch als Salbe gegen die Krätze und die Furunkel der Kamele. Die Leute kommen von weit her, um sich das Öl zu beschaffen. In jener Gegend ist es das einzige Brennmaterial, schildert Marco seine Eindrücke. Später führt die Reiseroute wahrscheinlich über Bagdad und Basra zur Hafenstadt Hormos. Neben sengender Hitze und großem Wassermangel lauert auf den tagelangen Märschen quer durch die Wüste eine noch weitaus größere Gefahr: Räuber. Entlang der Wege in Persien beobachtet Marco Polo viele Mörder und grausame Menschen. Sie bringen sich gegenseitig um Und wenn sie nicht ihre obersten Herrscher, die Osttataren, fürchteten, würden sie auch die Handelsreisenden überfallen. Die Tataren sorgen dafür, dass den Kaufleuten nichts geschieht. Ohne bewaffnete Begleitung würden sie nämlich meuchlings ermordet. Immer weiter und weiter geht die Reise durch wundersame Länder und märchenhafte Gegenden, die Marco Polo Aufschluss geben über Sitten und Gebräuche fremder Kulturen, über Klima, Handel und Tierwelt, über Ackerbau und Viehzucht bis hin zu Medizin, Nutzung von Bodenschätzen und Schiffsbau. Über den Hindukusch und die Hochebene des Pamir im Osten des heutigen Afghanistan gelangen die Polos nach Kaschgar, der größten und schönsten unter den zahlreichen Städten im Nordosten. Die Einwohner leben von Handel und Gewerbe und sie haben prächtige Gärten und Weinberge. In Kaschgar stoßen die Venezianer auf einen alten Fernhandelsweg, der Mittelasien seit Jahrtausenden mit China verbindet, die Seidenstraße. Sie wird Marco Polo an den Hof des Herrschers Kublai Khan führen und damit in einen neuen Lebensabschnitt. 1275, 4 Jahre nach Beginn der Reise in Venedig, erreichen Marco, Vater Nicolao und Onkel Maffeo Chengdu, die Sommerresidenz Kublai Khans, tief im Inneren der Mongolei. Zur großen Überraschung der Ankömmlinge zeigt sich der Großkhan keineswegs verärgert darüber, dass die erbetenen 100 christlichen Gelehrten nicht mitgereist sind. Stattdessen heißt Kublai Khan den jungen Marco Polo willkommen und empfängt ihn herzlich an seinem Hof. Der inzwischen 21-jährige Marco ist tief beeindruckt von den weiten, ornamentverzierten Palästen, von der Hofhaltung, den Jagden und den ausschweifenden Festen. Auch das Liebesleben des Großkhans imponiert dem Heranwachsenden in großem Maße. 4 Gattinnen hat er, er nennt alle 4 seine Hauptfrauen. Jede Kaiserin ist umgeben von 300 reizenden, hübschen Jungfrauen, beschreibt Marco Polo das Leben des Kublai Khan. Der Hof einer Khansgattin zählt 10.000 Personen. So oft der Khan bei einer der 4 Frauen liegen will, lässt er sie in seine Kammer rufen. Manchmal auch begibt er sich selbst ins Frauengemach. Der Khan hat aber noch viele Geliebte. Besonders angetan haben es Marco Polo die perfekt organisierten Verkehrswege mit ihren unzähligen Pferdestationen sowie die große Bevölkerungsdichte in der Hauptstadt Khanbaluk, dem heutigen Peking. Mehr als 200.000 Pferde sollen in verschiedenen Stützpunkten und Poststellen gehalten worden sein, stets einsatzbereit für die Durchreisenden. An den Straßen stehen mehrere tausend Häuser, alle prächtig und schön anzusehen. Zu den seltsamsten Eindrücken aber, die der junge Marco Polo im Reich des Großkhans sammelt, gehört das Geldwesen. Aus seiner Heimat kennt der Venezianer zwar Gold als Zahlungsmittel, doch das, was er hier in den Händen hält, ist ihm völlig unbekannt. Geld aus Papier. Fasziniert beobachtet Marco Polo die Herstellung des Papiers aus dem Bast zwischen Rinde und Holz der Maulbeerbäume sowie den Geldumlauf im alltäglichen Handel. Alle Geldscheine werden mit dem Siegel des Großkhans versehen. Er lässt davon eine solche Menge herstellen, dass man alle Schätze der Welt kaufen könnte. Nun versteht ihr, warum in keinem Schatzhaus der Welt solch ein Reichtum anwachsen kann wie im Tatarenreich. Ich übertreibe nicht, wenn ich behaupte, alle Mächtigen unseres Jahrhunderts besitzen nicht so viel wie der Khan allein. Von der Vielfalt der Kulturen und Religionen in den Bann gezogen und mit Aufträgen des Großkhans versehen, bricht Marco Polo in der Folgezeit zu weiteren Reisen auf. Von Peking aus nach Südwesten bis Sichuan und Tibet, durch die tributpflichtigen Provinzen Burma und Bengalen, an den Küsten Indiens entlang und darüber hinaus bis zum heutigen Annam in Nordvietnam. Nachhaltig wirken auch Marco Polos Berichte über eine japanische Insel namens Zipangu, obwohl nie geklärt werden konnte, ob Polo sie jemals wirklich gesehen hat. Schwärmerisch schildert er, das Dach des riesigen Palastes ist aus purem Gold. Genauso wie wir für unsere Häuser und Kirchendächer Blei gebrauchen, wurde hier Gold verwendet. Die Säle, die Fenster, wohin man schaut, alles im Palast ist mit Gold geschmückt. Fantasie und Wirklichkeit verschmelzen immer mehr zu einer wunderbaren Geschichte, die rund 200 Jahre später den Seefahrer Christoph Kolumbus anregen sollte, ebenfalls auf Entdeckungsreise zu gehen. Bei der Rückkehr in das heimatliche Venedig 1295 erleben die Polos eine Überraschung. Die Verwandten, die inzwischen ihr Haus bewohnen, erkennen die Ankömmlinge nicht und verweigern den Eintritt. Völlig übermüdet und in ärmlicher Kleidung stehen Marco, Vater und Onkel vor ihrem Haus. Ihre Sprache gleicht eher der von den Tataren gesprochenen als der eigenen Muttersprache. Erst als die Weltreisenden ihre Schätze auspacken, Diamanten, Smaragde und Rubine, werden sie als die Familienmitglieder erkannt, die 20 Jahre zuvor zur größten Entdeckungsreise des 13. Jahrhunderts aufgebrochen waren. Während der Abwesenheit Marco Polos hatte sich die Rivalität der beiden Handelszentren Venedig und Genua nicht nur nicht normalisiert, im Gegenteil. Die Konkurrenten lieferten sich erbarmungslose Seekriege. Marco Polo, der sich mit seiner Reise in das Reich des Kublai Khans einen guten Ruf als Seefahrer gesichert hatte, befehligt in den Jahren nach seiner Rückkehr als Schiffskommandant eine venezianische Galeere. In den Morgenstunden des 7. September 1298 stellt sich Marco Polo den genuesischen Schiffen zum Kampf. Am Ende steht eine vernichtende Niederlage für die Venezianer. Unter den 7000 Gefangenen befindet sich auch Marco Polo. Im Gefängnis zu Genua trifft er auf den Dichter Rustichello und diktiert ihm die Geschichte seiner Weltreise. Das Buch von den Wundern der Welt. Als er nach 6 Jahren, 1304, aus der Kriegsgefangenschaft entlassen wird, erfährt er, dass sein Vater zum zweiten Mal geheiratet hat und in Zukunft keine Reisen mehr unternehmen wird. Marco Polo, der im Gefängnis ständig an Asien und die dortigen Erlebnisse denken musste, ist enttäuscht. Zu gerne hätte er sich ein weiteres Mal auf eine Entdeckungsreise begeben. Stattdessen heiratet er eine junge Frau namens Donata, die ihm innerhalb weniger Jahre 3 Töchter schenkt, Fantina, Bellella und Moreta. Da der erhoffte Sohn ausbleibt, gibt Marco Polo seinen Traum von weiteren Weltreisen endgültig auf und lebt fortan zurückgezogen als venezianischer Kaufmann. Von nun an spricht er so wenig wie möglich über seine Erlebnisse in Asien. Denn auf den Gassen Venedigs ist er längst als Aufschneider und Angeber verschrien. Kaum einer glaubt die Geschichten, die der einstmals so stolze Seefahrer doch so gerne erzählt hätte. Einsam stirbt der einst gefeierte Weltreisende 1324 in seiner Heimatstadt Venedig. Christoph Kolumbus, 1451 bis 1506. 12. Oktober 1492, 2 Uhr morgens, 5500 Kilometer westlich von Spanien. Irgendetwas Außergewöhnliches scheinen die Männer an Bord der Pinta, einem der 3 Kolumbus-Schiffe, entdeckt zu haben. Denn das verabredete Signal kann nur eines bedeuten: Land in Sicht. Und tatsächlich, im fahlen Mondschein, kaum sichtbar, zeichnet sich am Horizont ein feiner Landstrich ab. Die Besatzungen der Pinta, der Niña und der Santa Maria setzen die Anker. Am nächsten Morgen betreten Kolumbus und seine Männer eine Welt, die den Ursprung der Menschheit zu verkörpern scheint. Im Bordbuch von Christoph Kolumbus heißt es: Dort erblickten wir also gleich nackte Eingeborene, die alle so nackt waren, wie ihre Mütter sie geboren hatten. Ist dies das Land, das Kolumbus gesucht hat? Das Land der unermesslichen Schätze? Das Land, in dem es Gold, Silber und Edelsteine gibt? Ist das Indien? Ziel des Seefahrers aus Genua ist es, den Osten vom Westen her zu suchen.

und dient fortan als Kornkammer des Römischen Reiches. Das Königreich wird ab jetzt von einem römischen Prokonsul regiert und gilt in Rom als eine jener Provinzen, in denen man schnell reich werden kann. Octavian erlaubt Kleopatra, ein pompöses Begräbnis für Mark Anton auszurichten. Anschließend will er sie im Triumphzug nach Rom führen. Doch dazu kommt es nicht. Geplagt von einer Wundinfektion, besorgt um ihre Kinder, kehrt die Witwe in ihren Palast zurück. Als eine römische Abordnung sie am 12. August 30 vor Christus abholen will, liegt sie tot am Grab von Mark Anton. Kleine Einstiche am Arm deuten darauf hin, dass Kleopatra Selbstmord begangen hat. Durch Schlangenbisse. Kleopatra die Große war die letzte bedeutende Gestalt der ptolemäischen Dynastie. Mit ihrem und ihrer Erben Tod erloschen Glanz und Ruhm der mächtigen Pharaonenkönige. Ägypten war nur noch eine römische Provinz. Für die Nachwelt wurde Kleopatra zum Inbegriff und zum Symbol der untergegangenen Pracht Ägyptens. Elisabeth I., 1533 bis 1603. Als die 25-jährige Elisabeth von England am 15. Januar 1559 mit ihrem Gefolge durch die Straßen von London zieht, jubelt das Volk. Endlich ist die Schreckensherrschaft ihrer Halbschwester Maria überstanden und ein neues Zeitalter bricht an. Die Jahre seit König Heinrichs Tod 1547 hatten viele Turbulenzen und viel Unheil über das Land gebracht. Entsprechend groß ist die Hoffnung, die man nun in die neue Königin setzt. Doch wie glorreich Elisabeths Herrschaft tatsächlich sein sollte, ahnt zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Sie wird als eine der bedeutendsten Regentinnen in die Geschichte Englands eingehen. Elisabeth kommt am 7. September 1533 im königlichen Palast zu Greenwich zur Welt. Ihre Eltern sind König Heinrich VIII. Von England und dessen zweite Ehefrau Anne Boleyn. Obwohl seine Gattin die Geburt gut übersteht und das Kind gesund und munter ist, empfindet der König keine Freude. Er ist wütend und enttäuscht. Wie schon seine erste Ehefrau Katharina von Aragon hatte auch Anne Boleyn nur eine Tochter entbunden. Was er aber braucht, ist ein Sohn. Denn nur ein männlicher Nachfolger kann den Fortbestand der Monarchie sichern. Kurzerhand beschließt Heinrich VIII. Deshalb, sich seiner Frau zu entledigen. Er bezichtigt sie völlig unbegründet des Ehebruchs und lässt sie in den Tower sperren. Am 19. Mai 1536, die kleine Elisabeth ist gerade 2,5 Jahre alt, wird Anne Boleyn zum Tode durch das Schwert verurteilt. Die Ehe mit Anne erklärt Heinrich noch im selben Jahr für ungültig und seine Tochter als illegitim. Elisabeth hat nun kein Recht mehr, am Hofe zu leben. Sie wird nach Hatfield House, einem Landsitz des Königs, gebracht, wo sie von bedeutenden Cambridge-Professoren erzogen wird. Sie erhält Unterricht in klassischer Literatur, Rhetorik, Geschichte und Moralphilosophie. Außerdem lernt sie die italienische, französische, griechische und lateinische Sprache sowie Gesang, Tanz und Musik. Das Mädchen ist fleißig und sehr begabt. Am Unterricht hat sie großen Spaß und sie macht erstaunliche Fortschritte. So schreibt einer ihrer Lehrer über sie: Ihr Verstand hat keine weibliche Schwäche. Ihre Beharrlichkeit kommt der eines Mannes gleich. Ihr Gedächtnis behält dauerhaft, was es schnell auffasst. Ihr Vater indes interessiert sich nicht für die Entwicklung der Tochter. da ihm seine dritte Ehefrau ein Jahr nach Elisabeths Verbannung vom Hof endlich den ersehnten Thronfolger geschenkt hat, gerät das unliebsame Mädchen vollständig in Vergessenheit. Ohne jegliche elterliche Zuwendung wächst sie einsam in Hatfield House auf. Trotzdem ist sie nie traurig und niedergeschlagen, sondern wird von Zeitgenossen als aufgewecktes, lebhaftes Geschöpf beschrieben. Äußerlich fällt sie vor allem durch ihre sehr helle Haut auf, die gut zu ihren rotblonden Haaren und den braunen Augen passt. Als Elisabeth mit 11 Jahren plötzlich an den königlichen Hof gerufen wird, ist sie sehr verwundert. Heinrichs 6. Ehefrau, Catherine Parr, hatte den König überredet, Kontakt zu seiner Tochter aufzunehmen und sie wieder als rechtmäßiges Kind anzuerkennen. Doch damit nicht genug. Völlig unerwartet wird Elisabeth im selben Jahr durch einen Parlamentsbeschluss nach ihrem Halbbruder Edward und ihrer Halbschwester Maria in die Thronfolge eingegliedert. Als der König 3 Jahre später, 1547, stirbt, brechen turbulente Zeiten in England an. Zunächst folgt ihm sein 10-jähriger Sohn Edward auf den Thron. Als dieser bereits 5 Jahre später ebenfalls stirbt, wird für 9 Tage Edwards Gattin, Jane Grey, Königin von England, ehe am 20. Juli 1553 Heinrichs erste Tochter Maria gewaltsam den englischen Thron an sich reißt. Gleich zu Beginn ihrer Herrschaft setzt Maria alles daran, England zu rekatholisieren. Ihr Vater Heinrich VIII. Hatte sich von der katholischen Kirche abgewandt, da der Papst sein zügelloses Leben missbilligte und sich weigerte, Heinrichs erste Ehe zu annullieren. Die Gründung der anglikanischen Kirche mit dem König als Oberhaupt war die Folge. Eine Entwicklung, die Maria nicht akzeptiert. Als Tochter der Spanierin Katharina von Aragon, streng katholisch erzogen, fordert sie von ihren Untertanen die Rückkehr zum rechten Glauben. Und dabei ist ihr jedes Mittel recht. Ihre Gegner lässt sie in den Tower werfen oder öffentlich als Ketzer verbrennen. Grausame Überfälle auf Protestanten bringen ihr schließlich den Beinamen Bloody Mary ein. Die Bevölkerung ist entsetzt. Niemand hatte damit gerechnet, dass die junge Königin derart gewaltsam gegen das eigene Volk vorgehen würde. Als sie 1554 auch noch den unbeliebten erzkatholischen spanischen Thronfolger Philipp II. Heiratet, wenden sich die Engländer endgültig von Maria ab. Das Volk hat nur eine Hoffnung: die protestantische Elisabeth muss Königin werden. Maria entgeht der Wunsch ihrer Untertanen nicht. Sie weiß, dass Elisabeth sehr beliebt ist und dass in ihr die Retterin Englands gesehen wird. Um zu vermeiden, dass Elisabeth mit Hilfe von Intrigen auf den Thron gelangt, lässt sie ihre Halbschwester im Tower festsetzen. Elisabeth, die gar nicht beabsichtigt hatte, die Regierungsgewalt an sich zu reißen, beteuert eisern ihre Unschuld. In endlosen, quälenden Verhören soll sie dazu gebracht werden, sich des Verrats zu belasten. Aber Elisabeth schwört immer wieder ihre Loyalität zur Königin. Es kann kein Beweis ihrer Schuld erbracht werden. Schließlich erreicht sie, dass sie auf ein Landgut in Woodstock gebracht wird. Dort stellt man sie unter Hausarrest. Erst als Maria am 17. November 1558 kinderlos an Krebs stirbt, wird Elisabeth zur Königin von England ausgerufen. Ihre Krönung findet am 15. Januar 1559 in Westminster Abbey statt. Der Historiker Elton schildert die junge Königin als eigenwillig und egozentrisch. Gleichzeitig sei sie auch weltgewandt, neugierig, geizig, jähzornig und eine Meisterin der Selbstbeherrschung gewesen, wenn es darum ging, ihren politischen Vorteil durchzusetzen. Ohne mit der Wimper zu zucken, konnte sie in solchen Momenten auch heucheln und lügen. Ganz besonders kommt Elisabeth aber ihre Eloquenz zugute. Als Meisterin der Rhetorik trifft sie in ihren Reden stets den Nagel auf den Kopf. Es gelingt ihr immer, die passenden Worte zu finden, egal ob sie mit anderen Regenten verhandelt, zu ihren Soldaten spricht, das Parlament für sich gewinnen will oder das Volk bei Laune halten muss. – kaum an der Macht, merkt Elisabeth, dass sie Unterstützung braucht, wenn sie ihrem Land eine gute Regentin sein will. Sie ernennt deshalb William Cecil Baron Burleigh zu ihrer rechten Hand, der ihr in politischen Fragen mit Rat und Tat zur Seite steht. Ihre erste außenpolitische Amtshandlung ist der Friedensschluss mit Frankreich am 12. März 1559, der ihrem Land Stabilität und Sicherheit gibt und die Grundlage für eine solide Wirtschaftspolitik bildet. Die teuren Kriege mit dem Erzrivalen auf dem Kontinent hatten die englische Staatskasse vor Elisabeths Amtsantritt sehr belastet und sich negativ auf die Entwicklung der Wirtschaft ausgewirkt. Schnell spricht sich auf dem europäischen Kontinent herum, dass es Elisabeth zu gelingen scheint, England zu sanieren und den enormen Schuldenberg, den Maria hinterlassen hat, abzutragen. Eine Tatsache, die die englische Monarchin zu einer attraktiven Partie werden lässt. Immer wieder treffen Heiratsanträge europäischer Adeliger bei Elisabeth ein. Neben Philipp II. Von Spanien, dem Witwer ihrer Halbschwester, interessieren sich Erzherzog Karl von Österreich, Herzog Heinrich von Anjou, Erik XIV. Von Schweden und Zar Ivan IV. Von Russland für die junge Königin. Aber keiner kann ihr Herz erobern. Hartnäckig hält sich das Gerücht, Elisabeth habe ein Verhältnis mit ihrem verheirateten Oberstallmeister Robert Dudley. Einen Beweis dafür gibt es aber nicht. Dass Elisabeth keinen der Heiratsaspiranten erhört, führt zu Unmut unter den englischen Adeligen. Obwohl der Königin von allen Seiten große Intelligenz bestätigt wird, hält man es in der damaligen Zeit für ausgeschlossen, dass eine Frau die Regierungsgeschäfte eines Landes ohne einen starken Mann an ihrer Seite führen kann. Ihre primäre Aufgabe besteht nach Ansicht des Parlaments darin, einen strategisch wichtigen Partner zu ehelichen und einen männlichen Thronfolger zu gebären. Doch Elisabeth denkt gar nicht daran, sich zu beugen. Statt eines Eherings trägt sie ihren Krönungsring, als Symbol dafür, dass sie sich als Königin mit ihrem Reich verheiratet sieht und nur für dessen Wohl lebt. Selbstbewusst sagt sie in einer Rede: »Ich weiß, dass ich den schwachen, kraftlosen Körper einer Frau habe, aber ich habe das Herz und den Magen eines Königs von England.« Und so handelt Elisabeth auch. Zunächst widmet sie sich dem Thema, das ihr Land innenpolitisch am meisten bewegt. Sie schafft den durch Maria aufgezwungenen katholischen Glauben wieder ab. Allerdings geht sie dabei toleranter vor als ihre Halbschwester. Die offizielle Staatskirche auf der Insel ist zwar die anglikanische Kirche. Der Katholizismus wird aber nicht verfolgt, sondern kann ebenfalls ausgeübt werden. Zusammen mit ihrem Parlament entwickelt Elisabeth ein neues Sozialsystem und führt wirtschaftliche Fördermaßnahmen ein, um das Wachstum innerhalb des Landes anzukurbeln. Zur Stabilisierung der Kirchenpolitik werden 1563 39 Artikel zum anglikanischen Glauben veröffentlicht, die von diesem Zeitpunkt an für die Gläubigen verbindlich sind. Rom sieht diese Veröffentlichung allerdings als endgültigen Bruch mit der katholischen Kirche an. 1570 wird Elisabeth I. von Papst Pius V. exkommuniziert. Sein Nachfolger, Papst Gregor XIII., geht sogar noch einen Schritt weiter und erklärt die englische Königin aus Sicht der Kirche mit den Worten: »Es ist keine Sünde, diese elende Ketzerin von der Erdoberfläche zu entfernen«, quasi für vogelfrei. Doch Elisabeth hat vorgesorgt. Sie unterhält auf dem Kontinent einen gut funktionierenden Geheimdienst, der sie über die Pläne und Machenschaften ihrer Rivalen stets bestens unterrichtet. So konnte sie bereits 1568 die schottische Königin Maria Stuart festsetzen lassen, die als strenge Katholikin und Urenkelin Heinrichs VII. Plötzlich Ansprüche auf den englischen Thron geltend machen wollte. 19 Jahre bleibt Maria Stuart in Haft, bevor sie 1587 schließlich geköpft wird. Für den spanischen König Philipp II., der stets versucht hatte, die katholische Maria Stuart zu unterstützen, Grund genug, einen Angriff auf England zu starten. Doch noch etwas anderes ist dem Spanier schon lange ein Dorn im Auge. Englische Freibeuter, die sich auf den Meeren tummeln, regelmäßig spanische Schiffe kapern und der englischen Krone unermesslichen Reichtum bescheren. Allen voran Francis Drake, den Königin Elisabeth für seine Dienste sogar in den Adelsstand erhoben und zum Ritter geschlagen hatte. Siegessicher sticht die spanische Armada 1588 mit 130 Schiffen in See. Ihr Ziel, die Eroberung Englands. Aber Philipp hatte seine Rechnung ohne Elisabeth gemacht. Wie immer war sie schon längst von ihrem Geheimdienst über die Pläne der Spanier unterrichtet worden und konnte entsprechend vorsorgen. Bei Philipps Ankunft haben die englischen Schiffe im Ärmelkanal bereits Stellung bezogen. Von Überraschungsangriff kann keine Rede sein. Bereits das erste Aufeinandertreffen der beiden Flotten endet mit empfindlichen Verlusten für die Spanier. Ihre großen Galeonen sind gänzlich ungeeignet für den engen Ärmelkanal. Sie haben keine Chance, dem Beschuss durch englische Kanonen auszuweichen. Als sie sich nach Calais zurückziehen, um ihre Wunden zu lecken und Vorräte aufzunehmen, hat Drake einen genialen Einfall. Schnell werden alte englische Segler in Brand gesteckt und in Richtung spanische Armada geschickt. Als die Spanier diese Feuerschiffe auf sich zukommen sehen, geraten sie in Panik und versuchen zu fliehen. Doch die Engländer handeln schnell und zerstören die zerstreuten spanischen Schiffe. Nur wenige entkommen. Was im September in Spanien eintrifft, hat mit der einst so stolzen Armada nichts mehr zu tun. Für die Engländer ein unbeschreiblicher Sieg und der Weg an die Spitze der internationalen Seefahrt. Es bricht ein neues Zeitalter an. Im bürgerlich-adeligen Mittelstand erwachen Abenteuerlust, Initiative und Nationalstolz, die sich im nun immer stärker werdenden Überseehandel niederschlagen. Aber Elisabeth ist trotzdem unzufrieden. Sie lässt den Spaniern nachsetzen. Ihr Ziel ist es, die hochseetauglichen Schiffe in ihren Besitz zu bekommen, den Rest der spanischen Armada zu versenken und die Silberflotte zu kapern. Doch diesmal bleiben die Engländer ohne Erfolg. Tausende Soldaten sterben an schweren Krankheiten. Außerdem bricht 1593 in Irland ein Aufstand gegen die englischen Besatzer los und Elisabeth muss ihre Truppen dort verstärken. Der Kampf ist hart und verlustreich. Da ständig neue Waffen und Munition nachgeliefert werden müssen, kommt die englische Krone auch finanziell in Bedrängnis. Zum ersten Mal seit ihrem Amtsantritt 36 Jahre zuvor ist Elisabeth gezwungen, Schulden zu machen. Erst nach 10 Jahren gelingt es ihr, mit den Iren Frieden zu schließen. Als Elisabeth merkt, dass sie ihre Kräfte langsam verlassen, kann sie sich der unangenehmen Frage ihrer Nachfolge nicht mehr entziehen. Da sie selbst kinderlos ist, fällt ihre Wahl auf Jakob, den Sohn ihrer einstigen Erzfeindin Maria Stuart. Jahrelang hatte Elisabeth einen intensiven Briefwechsel mit Jakob gepflegt, was sie schließlich zu der Überzeugung bringt, ihr Land bei ihm in guten Händen zu wissen. Als Elisabeth 1603 stirbt, trauert ihr Volk sehr um die geliebte Königin. Ihre 45 Jahre dauernde Regierungszeit geht als elisabethanisches Zeitalter in die Geschichte ein. Ihr ist der Aufstieg Englands von einem kleinen, relativ unbedeutenden Land zur Weltmacht zu verdanken. Sie eint ein zerrissenes Volk und etabliert erstmals in der englischen Geschichte so etwas wie Nationalstolz, der die kommenden Jahrhunderte überdauern sollte. Und letztlich ist es auch sie, die den Grundstein für die anglikanische Kirche legt, wie es sie noch heute in England gibt.